Donna und ich begruben unseren Sohn auf dem Harmony Hill Friedhof, aber das war eben nur der geringste, der sterbliche Teil von ihm. Das sollten wir in den Folgemonaten erfahren. Er war immer noch da und stand zwischen uns. Wir versuchten zwar ernsthaft, ihn zu umgehen und uns einander wieder anzunähern, aber das wollte uns einfach nicht gelingen. Donna zog sich immer mehr zurück. Sie war definitiv traumatisiert, nahm Tabletten dagegen und trank zu viel. Dass sie mit dem Wagen vor dieser Camber Farm liegen geblieben war, konnte ich ihr nicht vorwerfen, aber die Affäre mit dem Loser namens Steve Camp dafür umso mehr. Die ganze Sache war nur von kurzer Dauer und hatte nicht das Geringste mit dem verstopften Vergaserventil zu tun, aber je länger ich darauf herumritt, desto weniger war dieser Punkt noch zu heilen. Einmal sagte sie, »Du beschuldigst mich nur, weil du ans Universum nicht rankommst.« Was teilweise sogar stimmen konnte, doch selbst diese Erkenntnis half kein bisschen. Wenigstens unsere Scheidung verlief dann halbwegs zivilisiert und ohne gegenseitige Schuldzuweisung, freundschaftlich könnte ich sagen, aber das war sie nun auch wieder nicht. Wir waren da beide emotional schon so ausgelaugt, dass uns selbst für Wut und Erbitterung die Kraft fehlte. In der Nacht nach dem Gespräch mit Mr. Ito konnte ich nicht einschlafen. Seine Schilderung der Ereignisse um den Zwillingstod war vielleicht nicht hundertprozentig korrekt, aber immerhin im Rahmen der Plausibilität. Als ich dann doch wegdämmerte, träumte ich, dass der Kinderwagen über die Auffahrt auf mich zurollte. Erst dachte ich, er führe ganz von selbst, ein Geisterwagen sozusagen, aber als durch die Bewegungsmelder nach und nach die Außenbeleuchtung ansprang, sah ich auch die Zwillinge. Sie schoben den Wagen und sahen exakt gleich aus mit ihrem blonden Wuschelkopf, weswegen ich dachte, kein Wunder, dass sie die beiden unterschiedlich anzieht. Nur stimmte etwas mit ihrem Gesicht nicht, genauer gesagt mit ihrem Hals, der so dick angeschwollen war, als hätten sie Mumps. Beim Näherkommen fiel mir auf, dass auch die Arme dick waren und so mit roten Punkten übersät, als hätte sie jemand mit Chiliflocken bestreut. Quietsch, Pause, quietsch, Pause, quietsch, Pause. Als sie fast vor mir standen, sah ich, dass sich in jedem Sitz eine Schlange wand, die mich nicht aus den Augen ließ. Wer weiß, vielleicht sollten die Schlangen ein Geschenk sein oder eine Strafe? Ich war nicht da, als mein Sohn starb, so etwas wiegt schwer. Der Grund, weswegen ich zur selben Zeit in Boston war, Ärger mit einem wichtigen Kunden, war eigentlich nur vorgeschoben. Ich war wütend über Donnas Affäre. Besser gesagt, ich war geradezu außer mir und musste mich dringend ablenken. »Ich habe ihr nie den Tod gewünscht«, wollte ich den beiden Kindern mit dem leeren Blick sagen. Aber vielleicht war auch das nur die halbe Wahrheit. Liebe und Hass sind ebenfalls Zwillinge. Ich erwachte in einem diffusen Zwischenzustand, in dem der Traum quasi weiterlief und auch das rhythmische Quietschen noch zu hören war. Wahrscheinlich wieder nur der Deckenventilator im Wohnzimmer, dachte ich, etwas anderes kam eigentlich nicht in Frage. Ich stand also auf, um ihn abzuschalten, ich hatte die Tür noch nicht erreicht, da hörte das Quietschen von allein auf. Schlaftrunken trat ich auf die Galerie und musste nicht einmal Licht machen, um zu erkennen, dass die Schaufeln des Ventilators stillstanden. »Also doch nur ein Traum«, sagte ich mir, »ein Traum, der mir bis in die Aufwachphase gefolgt ist.« Ich ging wieder ins Bett, schlief sofort fest ein, und diesmal gab es keine Träume. Ich schlief länger als sonst, weil ich ja mitten in der Nacht aufgewacht war, dachte ich jedenfalls. Aber vielleicht war die Episode auf der Galerie ebenfalls nur Teil des Traums gewesen. Ich hielt das zwar für eher unwahrscheinlich, aber ausgeschlossen war es auch nicht. Ich hätte auch auf meinen Morgenspaziergang verzichtet, wenn der Tag wieder so heiß gewesen wäre, war er aber nicht, da über Nacht eine der berühmten Kaltfronten an der Golfküste aufgezogen war. Nun ist Kaltfront ein dehnbarer Begriff. Wer eine echte Kaltfront erleben will, sollte mal einen Winter in Maine verbringen. Aber egal, die Lufttemperatur bewegte sich nur knapp über der 20-Grad-Marke und die Brise war ungewohnt erfrischend. Ich machte mir ein Toasty zum Frühstück, bestrich es großzügig mit Butter und brach zur Schranke auf. Ich war noch keine Viertelmeile weit gekommen, als ich die Geier sah, die hoch oben ihre Kreise zogen. Es waren sowohl schwarze Rabengeier als auch Truthahngeier, kenntlich an ihrem roten Kopf. Ausgesprochen hässliche Vögel, so groß, dass sie kaum fliegen konnten. Greg hatte mir erzählt, dass sie sich bei Red Tide zu Hunderten über den Kies einfänden, um die toten Fische zu vertilgen, die dann massenhaft angeschwemmt würden. Eigenartig war nur, dass es in diesem Sommer bislang kein solches Phänomen gegeben hatte. So eine toxische Algenblüte würde man unverwechselbar am Beißen in den Atemwegen erkennen, außerdem kreisten die Geier eher über der Straße als über dem Strand.